Mit drei Bassetthörnern wollen wir heute die Sendung eröffnen. Con una Marchetta heißt das Stück, das Herbert Baumann für Bassetthorn-Trio komponiert hat. Hier sind Max Kapellmeier, Michael Nowotny und Erich Sepp. Zusammen sind sie das Münchner Bassetthorn-Trio. Thank you. Con una Marchetta, Musik für Bassetthorn-Trio von Herbert Baumann, eröffnete das Concerto Bavarese, gespielt vom Münchner Bassetthorn-Trio. Weiter geht's mit dem Zyklus Traumgeographie von Max Beckschäfer. 7 Lieder nach Gedichten von Shalom Ben Hurin für Bariton und Streichorchester. Wir bringen eine Aufnahme mit Bariton Christian Rieger, begleitet vom Jewish Chamber Orchestra München. Die Leitung hat Daniel Grossmann. Des alten Hasses durch die Gassen, die mich vertrieben und verstoßen hat. Ich kann sie jetzt nicht mehr erfassen. Thank you. Starrt er verstört auf sein Zeichen. des Traues lächelnd leise Spuren zwischen neuen und verlorenen Orten spann der Traum nun seine Thank you. Wie alt meiner Bariton Christian Rieger sang den Liederzyklus Traumgeographie von Max Beckschäfer. 7 Lieder nach Gedichten von Shalom Ben Chorin. Daniel Grossmann leitete das Jewish Chamber Orchestra München. Sie hören das Concerto Bavarese auf Bayern 2, jetzt mit Elegia e Gagliard von Hans Stadelmeier. Yoko Kitaura Violine, Yasuko Ogata Violoncello und Helga Stork Harfe. Thank you. Thank you. Elegia e Galliard für Violine, Cello und Harfe von Hans Stadelmeier. Die Solisten waren Yoko Kitaura Violine, Yasuko Ogata Violoncello und Helga Storck Harfe. Aus den Worten Arche für Anfang und Beginn und dem Ursprung, dem Gonos, besteht der Titel des nächsten Stücks, Archegonon von Minas Bourboudakis. Ein Stück, das den Komponisten vor die herausfordernde Frage gestellt hat, was ist der Ursprung des Anfangs und wie kann ich ihn in Musik umsetzen? Ein Stück für Schlagzeug und Orchester wurde daraus. Hier sind Peter Sadlo und das Orchestra Sinfonica Nazionale della RAI unter Tito Ceccarini. Thank you. Thank you. Thank you. Archegonon, ein Werk für Schlagzeug und Orchester von Minas Bourboudakis. Es spielte Peter Sattlo zusammen mit dem Orchestra Sinfonica Nazionale della RAI unter Tito Ceccarini. Kammermusik von Wolfgang Teuscher folgt im Concerto Bavarese, sein Streichquartett in D-Dur Opus 8b. Es spielt das Caroline Kraus Quartett mit Caroline Kraus, August Kraus, Ludwig Ackermann und Adolf Schmidt. Thank you. Wir hörten das Caroline Kraus Quartett. Sie interpretierten das Streichquartett in D-Dur Opus 8b von Wolfgang Teuscher. Und das letzte Stück im heutigen Concerto Bavarese auf Bayern 2 ist die isländische Rhapsodie für Orchester von Franz Mixer. Manfred Müssauer leitet die Donauphilharmonie Wien. Thank you. Manfred Müssauer und die Donauphilharmonie Wien. Sie spielten die isländische Rhapsodie für Orchester von Franz Mixer.